Was hat Rosalie gesagt? Erde. Das war unvorsichtig von ihr. Was meinst du? Ich meine, kaum sagt sie es, stapelt es sich schon auf. Liegt in Streifen mal rum, im Bergen, Buckeln, Wellen, was du willst. Lass es doch. Dort ist ein neuer entstanden. Das ist die Sonne. Ach, ist die auch noch da? Verdirbt einem den Blick. Der dort drüben ist neu. Ja, das sag ich ja. Ein Landstrich. Es tanzen schon Einheimische drauf. Alles ihr Verdienst. Unsere liebe Schwester. Lass sie doch. Unsere liebe Schwester erschafft sich die Welt. Landstriche, Kaliwerke. Bis zu den Fernen der päpstlichen Botschafter. Und? Weshalb sollte sie nicht? Aus Rücksicht! Hier bin ich wieder. Es war schön, so kalt. Der päpstliche Botschafter ist krank geworden. Hörst du? Ich sah ihn durchs Fenster. Ich fragte ihn, wie geht es, Ehrwürden? Gut, gut, mein Kind. Was machen die Magnolien, die ich Ihnen brachte? Die brachtest du, ist das wahr? Das ist wahr. Wahr. Er sagte, wenn das wahr ist, schenke ich dir eine. Und noch einige Äpfel. Wo hast du sie? Wir kamen ab. Wohin? Frühe Schriften. Was? Gepinselte Kehl-, Rachen- und Lippenlaute. Eine Leidenschaft von ihm. Oh, er sprach lange. Ich will dich etwas fragen, Rosa. Hast du den Landstrich erfunden, Ost-Nord-Ost? 220 zu 6000? Der ist alt. Gestern? Ja, gestern. Ich dachte nicht, dass etwas draus wird. Wächst er? Sie stecken ihn schon ab. Und was wollen Sie pflanzen? Sie tanzen drauf. Wenn das der Botschafter wüsste, er wäre gleich da, stünde von seinem Krankenlager auf, hüllte sich in Baumwolle. Amatre, cher Delphine. Hört zu, finden auf. Ich freue mich, wenn Sie tanzen. Die Köpfe oben und auf, ab und weiter. Hört ihr? Vielleicht gehe ich gleich hinüber. Bleib hier, Rosalie. Zeig es uns. Lass uns mit dir die neue Welt. Ihr wart dabei. Zweimal. Meinst du bei der Salzlauge, die gleich wieder vertrocknete? Weil ihr fortgingt. Und der Erdnussberg? Ein Schalenberg. War das nicht? Schalen ohne Nüsse und so hoch aufgeschichtet wie, ich weiß nicht wie, aber hoch. Und dazu zwei Mädchen in gefärbten Kitteln, die sammelten, suchten nach Nüssen. Wussten nicht, dass du die Schalen für sich gemacht hattest mit Rillen und Brüchen und kamen fast unter den Berg. Die haben Anna und ich hervorgezogen, während einer in einem steifen Hut um die Schienen bog und sich nicht umsah. Dreimal. Der muss auch von dir gewesen sein. Die Armwesen spuckten, sahen bleich aus. Ja, und wurden von uns verpflegt, von dem lumpigen Tee, den wir noch hatten. Von euch, da habt ihr's. Ja, und wenn sie nicht davon gekommen wären, die beiden? Deine Buntröcke? Wenn wir keinen Tee für sie gehabt hätten, keine Pflaster für die Risse an den Fingern. Fragen, Fragen. Aber dann liefen sie gleich weg, frisch und gestärkt mit den Pflastern. So eilig, so lustig. Ja, lustig. Man kann's nicht anders nennen. Nenn es nur so. Ich ärgerte mich noch, das weiß ich. Es kam mir zu rasch. Aber dann war ich doch froh. Der mit dem Hut bog noch einmal um die Schienen. Gleichmäßig wie vorher. Ich sage dir, hör auf zu erfinden, Rosa. Aber es störte mich nicht. Siehst du, Josefa, rief ich, wenn wir nicht gewesen und wären. Und dann riefst du, das sind unsere Freuden. Arme Josefa. Vor uns türmte sich der Schalenberg und wir hatten nur die Wahl. Sollten wir warten, bis du den nächsten erfindest, der Lust bekäme, sich daran satt zu essen? Oder nicht? Ich erfand keinen mehr. Der immer um die Schienen ging, war der Vater. Das reichte mir. Seither hast du 62 neue erfunden. Mit den dazugehörigen Ländern. Das habe ich getan. Sollten sie keine Länder haben? Oder wenigstens Hühner? Falter über ihren Gemüsebeeten? Das hört sich anders an. Strohsäcke, Sternsagen, Lesebücher aus dem Mutterland. Schluss jetzt! Ja. Bringen Sie nicht eine Zornrose. Meine letzten 11 sind ganz munter. Und dann noch das Mutterland ins Spiel bringen. Du, das Mutterland. Diese alte Wüste, unerfindbar. Hörst du, Anna? Merke dir das alles, behalte es im Gedächtnis. Mehr kannst du auch nicht damit. Ich erinnere mich noch. Süße Quellen. Ja, ja. Pferderennen, der Knall, wenn die Tontauben zerbrachen. Das Gelächter der jungen Rekruten. Die erfinde ich nicht. Und deine Tänzer da drüben. Deine kleinen Kannibalen mit ihren Salzaugen. Die meinen. Und die eingerollten Fahnen. Die lauen Stürme im Botschafterviertel, dein Gesamtdarm mit seiner Verkühlung. Der Gute. Die Fischweiber, die über die aufgeplatzten Gedärme der Muränen lachten. Das ergab sich. Die Leber soll giftig sein. Finde nur Gründe für sie. Lass sie weiterfinden. Tschunken, Hausflure, neue Völker. Von den Fischweibern habe ich nur die erfunden, die ernst blieben. Ich meine die eine, diejenige, die dahinter stand. Mein Eile, schon mit 9. Erinnert ihr euch? Die mit dem braunen Rock? Sie lachte nicht. Ich sah keine, die nicht lachte. Die nur den Rock anhatte, meinst du die? Ach, und ihn aufhob und sich den Mund damit wischte? Sie lachte nicht. Weil sie von dir war. Hast du das platte Gesicht miterfunden? Und wer weiß, warum sie nicht lachte? Und weshalb hätte sie nicht lachen sollen? Ja. Ja, weshalb? Das wüsste ich. Ach du, du! Du wirst Rosalie unterstützen, du bewunderst sie schon lange. Stachst sie begierig an, wenn sie auf ihren Gräbern sitzt und neue Erfindungen ausheckt. Aber ich weiß es, Josefa. Die Frau blieb ernst. Ich drehte mich um, als du fragtest, was das wäre und auf die aufgetriebenen Fische zeigtest. Sie verzog das Gesicht nicht. Sie hat auch einen kleinen im Baptistenkindergarten, in der unteren Abteilung. Einen kleinen? Bei den Baptisten? Ich kenne sie. Wann hast du ihn erfunden, Rosalie? Zugleich mit ihr. Kurz nach der Regenzeit. Ich glaube, es war ein Mittwoch. Er ist hübsch. Sie holt ihn jeden Tag, immer um 5. Was versprachst du dir von ihm, als du ihn erfandest? Mir? Nichts. Es ist möglich, dass er auch einen schwachen Charakter hat. Das glaube ich nicht. Anna weiß es wieder. So wie er seine Mutter an der Hand hält und die Cafés entlang geht. Er hat schlechte Augen. Kurzsichtig, glaube ich. Dann erfinde ihm Gläser. Nein. Ein Wort. Oder erfinde ihm breite Schultern, kräftige Arme, einen berechtigten Stolz, Rosalie. Ein schönes, zweifarbiges Hemd. Das habe ich versucht. Ach, hörst du, versucht. Einen kleinen Jungen für den Baptistenkindergarten versucht. Sie weiß nicht, was daraus wird, aber sie versucht es immerhin. Das ist schon etwas. Hat keine Ahnung von den großen Gesetzen. Aber sie versucht es. Ich frage mich auch oft, wird er Eier vertragen? Und das alles? Kennt er dich? Unmöglich ist es nicht. Und hast du auch den Baptistenkindergarten erfunden, Rosi? Kanntest du ihn nicht? Der war schon da. Wie manches andere. Aber er könnte von dir sein mit seiner unteren und seiner oberen Abteilung. Ja, was nicht alles von mir sein könnte. Aber du hast recht, er könnte von mir sein. Ein paar Schnörkel weniger an der Dachrinne, eine Gesandteimer mehr für die untere und für die obere Abteilung. Hinter dich, Rosa! Und er wäre ein Gegenstand meines Stolzes. Aber ich lasse es. Ich wiederhole mich auch nicht gern. Wiederholen? Nein. Und er hat Ähnlichkeiten mit der kleinen Giraffe, der ich im März das Leben schenkte. Das blättrige Aussehen, den Heißhunger. Die Abteilungen. Ich hätte gleich wissen müssen, dass sie von dir war. Sie ist dir gelungen, Josefa. Gelungen? Kein Morgen, an dem sie nicht an unserem Dornenstrauchrauch unser Lager beschnupperte und ihren Kopf an unseren Kamelhaardecken rieb. Ich freue mich so oft, ich sie sehe. Ach, die lästigste und widernatürlichste Giraffe meines Aufenthalts hier. Hat sie Gefährten? Noch nicht, aber ich denke daran. Ihr Hals ist zu kurz. Mit Absicht. Frisst sie Hagebutten, Rosi? Ja, Hagebutten. Dann isst sie es. Und die Hagebutten? Nimmst du einfach. Machst dir nicht die Mühe, sie zu erfinden, wie ich dich kenne. Sie hat Mühe genug, sie zu fressen. Bedienst dich einfach der lieblichen Dinge, die da sind. Sie kratzen im Hals. Ich hätte Veilchen nehmen müssen. Oder Jasmin. Ich meine den hiesigen. Aber sie klagt nicht. Da kommt sie. Wie sie hüpft. Ehe ihre Beine über den Horizont sind, erkenne ich sie. Sie strebt zu den Tänzern. Das treue Herz. Zu den Neuerfundenen auf ihrem neuen Landstrich. Nimm's ihr nicht übel, Josefa. Es ist wahr, sie kann nur von Rosalie sein. So aus der Ferne erheitert sie uns doch, ohne uns weh zu tun. Das denkst du, Anna. Aber wart es ab. Die tanzen jetzt nicht mehr. Das sehe ich. Werden sie nicht versuchen, sie niederzumachen? Werden sie sie nicht jagen, Rosi? Als ich sie erfand, habe ich ihnen eingeflüstert, dass Giraffenfleisch zäh und schädlich und das Fell hässlich ist. Ob sie dir glauben? Es sieht so aus, als berieten sie sich. Einer ist auf einen Stein gestiegen. Der lange Samson. Namen. Woher nimmst du sie? Sie stehen herum. Im Sand, auf Leinensäcken, auf den Denkmälern. Ich treffe schon meine Wahl. Er hat eine kräftige Stimme, dein Samson. Was sagt er? Sag es uns, Rosa. Er ruft meine Giraffe. Er nennt sie das zusammengesetzte Tier. Er fragt sie, wie es ihr gelungen sei, sich über den Rand der Wüste zu schwingen. Und sie? Erklärt es ihm. Mithilfe ihres Halses? Ihrer Beine? Des Höckers? Sehr gut. Sie krächzt jämmerlich. Ach ja, Josefa. Sie sind jetzt still. Das macht doch für uns wenig Unterschied. Was willst du? Ich wehre mich. Ich bin nicht Anna, die geduldig darauf wartet, dass du noch mehr Kannibalen herzauberst. Zisternen, die uns Durst einjagen, Botschafter mit Verkühlungen. Oder bis ein früher Nachmittag von dir erfunden Lust auf meine letzten Freuden bekommt. Ich will auch dein Geheimnis nicht wissen. Deine Tricks, sollte ich sagen. Und nicht um den Himmel selbst möchte ich dieses lächerliche Tier da drüben erfunden haben, deinen Samson mit seinen Baumstümpfen oder den Namenlosen für den Baptistenkindergarten. Bergson heißt er. Das ist nicht wahr. Ich hab's eben erfunden. Er wird sich freuen. Er wird sich freuen, er wird sich freuen. Ob er die letzte Handvoll Sand ins Gesicht bekommt oder die letzte Schmeichelei, die ihn abtut, er wird sich freuen, er wird sich freuen. Ob Scharlach oder Kratze, Maulseuche oder die Gestellungsbefehle seiner unermüdlichen Vaterländer, er wird sich freuen, er wird sich immer sagen, ich heiße Bergson. Es ist wahr, Rosi. Willst du ihm keinen gebräuchlicheren Namen geben? Osenu? Oder Jean? Unlängst las ich, Papa David wäre jetzt auch gut. Sabine käme als dritter Name für männliche Erstgeborene in Frage. Alles Mögliche. Er heißt Bergson. Bergson, Bergson, Bergson, Bergson. Ein Name Bergson, ist wie eine Bergson. Nase. Ich bin für zweite Namen. Bergson. Oder Bergson Paul. Bergson Paul. Na, wir wollen ihn Bergson Paul nennen. Den kleinen Bergson Paul furchtbar. Du siehst, dass mit dir zu reden ist, Josefa, in Güte. Gute Anna. Aber er wird es für dich auf sich nehmen, Bergson Paul. Für Anna werde ich ihm sagen, wenn er zu klagen beginnt. Für Anna. Und wenn er dann in Cannes an Land geht, schlenkernd, ein Seemann, Bergson Paul. Wo wirst du ihn an Land setzen? Immer wird es in seinen Ohren klingen. Für Anna. Cannes? Wo ist das? Bis dahin ist es da. Rosalie, ist schon mehr gelungen. Auf den Antillen oder entgegengesetzt. Es wird seine Schwierigkeiten haben, aber du hast recht, Josefa. Es wird mir gelingen. Kein Zweifel. Vor 3 Jahren gelangt mir ein Neujahrswunsch am besten. Damals wusste ich noch nichts von Bergson Paul. Ich wünsche dir Glück für Canrosa, dass es schön wird. Mit Wappen, Schalttafeln und mit noch mehr Dingen des Lebens. Vielleicht nehme ich steinige Strände auf mich. Etwas Teer. Marine, Spitäler wie überall. Es wird Bergson nicht stören. Du hast recht, Anna. Wünsch uns Glück. Ja, wünsche Glück. Wünsche nur Glück. Ich stelle mir vor, dass es eine Station für Kannibalen wird. Eine der vielen, denen Rosalie ihre Erfindungsgabe geliehen hat und noch leihen wird, solange wir es zulassen. Mit Wappen, Schalltafeln, vielleicht noch einer Faunfeder am Landungssteg. Oder soll es ein gewöhnlicher Hahn sein, der an dich glauben muss? Solange wir es zulassen? Was willst du sagen, Josefa? Was ist das? Was ich sagen wollte. Sie hat recht, Rosa. Sie kommen näher. Sie führen die Giraffe in ihrer Mitte. Sie drohen uns. Rosa, Rosa. Sie wollen mich etwas fragen. Dann halte sie davon ab. Du bedrohst uns mit deinen Erfindungen. Ich habe sie aufgehalten. Sie sind aber jetzt näher. Meinst du, dass sie dort bleiben, Rosi, oder dass sie zu ihrem alten Landstrich zurückstreben werden? Meinst du, dass sie nach Südosten streben oder nach Südwesten, Rosi? Oder meinst du, dass sie gleich bei uns sein werden? Um uns, unter uns? Wenn du mich fragtest, Anna, ich könnte es dir sagen. Es ist ihr Landstrich. Sie haben ihn vergrößert. Der dornige Weg. Aber gut. Jetzt müssen sie ihn abstecken. Sie werden Arbeit haben. Viel Arbeit? Viel Arbeit. Vielleicht wäre es aber doch besser, jetzt die Körbe zu packen und zur Stadt zurückzukehren. Es war ein hübscher Ausflug und auch belehrend, wie solche Ausflüge es sein sollen. Ich bin immer wieder für den südlichen Wüstenrand. Man sitzt hier besser, selbst wenn es gegen Abend feucht wird. Die Dornenbüsche geben hier mehr Schatten als im Norden. Zuletzt kehrt man lieber heim. Du siehst auch Bergson wieder. Wenn wir uns jetzt aufmachen, sind wir gerade um 5 am Baptistenkindergarten. Es war gut, dass wir den Nachmittag genommen haben. Für uns wäre es jetzt gut, wenn wir Angst hätten. Angst. Angst, Angst, genug Angst und noch mehr Angst vor unserer Schwester und vor ihren Plänen. Wer begann mit diesem Ausflug? Wer erwähnte ihn so beiläufig wie möglich, als wir im Buchladen standen und ich die schlechte Rossetti-Ausgabe zurückgeben wollte? 4 Seiten verdruckt, von der Übersetzung abgesehen. Wer begann zu laufen, damit wir noch rechtzeitig allen Proviant begeben? Wer hat den Wagen gemietet, den Fahrer gewählt und solange wir noch unentschieden waren, immer wieder den kühlen Lufthauch ins Gespräch gebracht, der heute den Wüstenrand auszeichnet? Den südlichen. Das habe auch ich, Josefa. Erinnere dich, ich sagte es auch einige Male. Sind wir denn zum ersten Mal hier? Hat nicht jede von uns an diesem Dornenstrauch einen Lieblingszweig für Hut und Mantel? Ich nicht mehr. Seit mein Mantel in Fetzen ging und meinen blauen Strohhut die Aasgeier holten. Und das ist lange her. Rosa hat dir einen neuen gekauft. Der alte war nichts, zu rund für deinen Kopf. Zürne sie nicht, Rosa. Und lacht nicht, ich bitte euch, lacht nicht, wie ihr jetzt lacht. Man soll im Zorn nicht lachen. Willst du mein Tuch, Josefa? Nein. Ich liebe diesen Flecken Sand. Und ihr auch. Ihr wisst es. Was hast du mit uns vor, Rosa? Willst du Seilereien für Stricker im unteren Küstenstreifen erfinden? Oder Webereien für Seidenbänder, die uns den Hals abschnüren sollen? Kanus, die nicht ausgelotet sind für die berühmten Spazierfahrten? Ein Stickstoffwerk im Osten mit dem dazugehörigen Westwind? Womit wirst du die allmächtige Natur noch bereichern? Mit so lang geratenen Alligatoren, einer jungen Seuche unbekannter Herkunft, wirst du einer neuen 8er Flusswirbel auf die Sprünge helfen? Sei endlich still. Oder genügt, genügt die kleine Gruppe dort drüben, die so sorgsam ihr Land absteckt. Mit geschälten Ästen, nein, Stäben. Stäben geschält und zugespitzt. Und lang genug, um noch viel mehr Länder abzustecken. Anna hat recht. Es ist ein guter Ort. Wenigstens, um zu erfahren, woher der Wind weht. Sie sind übrigens schon wieder näher gekommen. Schon zu Wellness berieten sie. Aber sie beraten nichts. Man sieht jetzt auch die eingeschnittenen Muster in den Stäben. Hübsch. Nicht wahr, Rosi? Josefa. Dein Schönheitssinn, Rosalie. Haben wir noch Tee? Da, nimm, Josefa, stärke dich. Sieh hinüber, wie schön Rosalies Giraffe geraten ist. Die Anmut, die merkwürdigen Bewegungen des kleinen Kopfes, wie alles glänzt. Sie haben mir die Beine gebunden. Oh nein. Sieh hinüber. Aber weshalb, Rosalie? Weiß der Teufel. Hören Sie dich? Oder kommen die schon ohne dich aus? Jetzt. Sie binden sie los. Der lange Samson als Erster. Aber es wäre nicht nötig gewesen, uns so in Schrecken zu setzen. Sind Sie nicht hellhäutig, Rosa? Ich dachte, es wären farbige. Entfärbt, ungefärbt, farblos, buntlos, noch colored, ich kenne mich nicht aus. Wer sagte etwas von auf die Sprünge helfen? Samson ist dunkel. Sie werden schon wieder gehen. Ach wo? Aber ich werde gehen. Ich werde nach dieser Landpartie eine lange Nacht brauchen. Und die Früh darauf wird auch nicht besonders sein. Wir Entfärbten. Von uns ist die Farbe genommen worden, wegen unserer Sünden. Ich werde auch nicht warten, bis ihr entschlossen seid. Ich warte, bis mich der Tee gekräftigt hat. Dann gehe ich zum Tempel und nehme den Autobus. Der Wagen ist bestellt, Josefa. Ich gehe ihn gerne holen. Es kostet dasselbe, ob wir ihn zu zweit oder zu dritt nehmen. Dann nehmt ihn zu zweit. Ich möchte auch gehen. Ich war es, die zuerst von Aufbruch sprach. Du wirst nie ohne Rosalie nach Hause fahren, Anna. Ihr seid euch einig. Ich wüsste nicht, worüber. Umso ärger. Oder weißt du, worüber ich mit dir einig bin, Rosalie? Manchmal sehe ich mich als Kohlenrost für etwas, das noch gebraten werden soll. Eine halbe Ziege, ein Kalb. Oder als Spieß. Schon wieder. Ich weiß nicht, welches Vergnügen es ist, jemandem die Beine zu binden. Knapp über den Hufen. Gib Acht, Rosa! Ich gebe schon Acht. Möchte noch jemand Tee? Oder soll ich die Flasche zuschrauben? Ich möchte nichts. Rosalie braucht nichts. Sie erfindet sich den Tee als zu sich genommen, ohne den mühseligen Umweg über die Lippen. Vor allem Huhn und Schinken. Ohne den mühseligen Umweg über Huhn und Schinken und Weißbrot. Ich hasse auch das Gerede von Anbauen, wogende Felder. Und die da drüben? Was sollen die mit ihrem Land beginnen? Sie sind wieder näher. Ich nehme gleich den Autobus. Wirklich, Rosi? Ich nehme ihn dann auch. Was willst du mit ihnen? Sollen sie eine Pflanzung errichten, vielleicht nach dem Muster von 1876? Äcker umgraben, ein Dorf, eine Feuerstelle? Oder lässt du sie nur ihr Land abstecken und es verschwinden, wie die wogenden Felder vom Januar? Ich gehe jetzt zum Tempel und nehme den Autobus. Dieses Gerede. Ich, muss Josefa recht geben, Rosi. Es sieht nach Flucht aus. Wo ist mein Schal? Und wer wird die Decke nehmen? Das Zelt abflocken und so fort. Eure vergessenen Teelöffel einsammeln, Zucker und Salzdosen. Ich überlasse das deiner Erfindungsgabe. Deinem Feengeschenk. Unternimm eine Reise mit unserem Wagen. Mach es dir lustig. Erfinde dir einen zweiten dazu. Andere Maßverhältnisse. Drei Viertel, das anderthalbfache unserer Größe. Hm. Für deinen Samson passend. Oder für Bergson und seine Mutter. Wie du möchtest. Dein Kleid ist zerrissen. Soll ich dir einen Flicken drüber finden? Nein. Mir wäre danach. Das glaube ich. Aber merke dir eins, Rosalie. Mir ist alles lieber ohne deine Erfindungen. So wie es ist. Auch die Beulenpest. Da geht sie. Sie hat ihr Geld vergessen. Josefa! Lass, ich erfinde es ihr in die Tasche. Josefa! Während wiederum du vergessen hast, sie zu begleiten. Ich möchte wissen, wie sie mit ihrem schleppenden Kleid in den Autobus steigt, von Helfern umringt. Vielen Dank, herzlichen Dank. Es wäre aber nicht nötig gewesen, Herr Clermont. Fahren Sie auch diese Strecke? Es könnte schon sein. Dieser Clermont aus der Buchhandlung geht gegen Abend manchmal in den Tempel. Zurück nimmt er den Autobus. Es wird ihr nicht angenehm sein, wenn er den Riss im Kleid sieht. Er wird ihr helfen. Die unordentlichen Schwestern wird er denken. Weit ist es mit denen gekommen. Das wird er nicht denken. Fahren schon mit zerfetzten Röcken den Wüstensaum entlang, diese Zwergtrappen. Wenn ich denke, was die für ihren werte Großväter hatten. Das weiß er nicht. Aber er denkt es. Und selbst wenn an den Großvätern noch einiges auszusetzen war, so waren doch die Großonkel erstklassig. Jakob zum Beispiel aus der Auvergne und Eduard aus dem Hessischen. Von Salomon abgesehen, der die Pfeife links rauchte, mit der lombardischen Verwandtschaft und den Königsgeschlechtern im Hintergrund. Man soll den Erdteil nicht wechseln. Es geht an den Großnichten aus. Was könnten die zu Hause an den blühenden Flüssen alles treiben? Und hier? Stopfen Sie Hafer in die Schuhe oder Bettfedern. Hafer und Bettfedern sind das Beste während der Regenzeit. Wie soll man seine Schuhe sonst trocknen? Und seit wann ist es mit uns so weit gekommen? Seit wann können wir die Morgenzeitung nicht mehr halten und in die Schuhe stopfen, sobald sie feucht sind? Seit wann hat Josefa ihre Stellung an der amerikanischen Botschaft aufgegeben? Seit wann lungern wir nur noch an Mauern herum oder an windigen Ecken und überlegen, welchen Wagen wir nehmen sollen, welchen Fahrer für welche Landpartie, die wir uns rechtmäßig nicht mehr leisten können? Ja, ja. Ich bitte dich, hör auf zu erfinden. Hör mir zu, Rosalie. Zuhören, aufhören. Ich werde dir neue Vokabeln erfinden. Nein, nein. Dann nicht. Wie schön es war, als wir noch unseren Stand auf der Handwerksmesse hatten, wenn dann Josefa nach ihrer Tätigkeit uns unten am Zaun erwartete. Und wir das Lokal für den Abend besprachen. Wenn wir am Morgen die frisch eingetroffenen Waren sortierten. Ich habe schon damals erfunden. Was? Und da und dort eine bessere Anordnung für die Ringe. Einen Kunden, der nicht stahl. Oder nur einen Stein mehr vor meine Füße. Eine Bude mit Wollhausschuhen, vor der sie sich sammelten. War das nötig, Rosa? So war unser Stand immer gegen die Sonne geschützt. Josefa merkte nichts, die wartete draußen und unsere kleine Anna hat auch nichts gemerkt. Ich hätte lieber die Sonne ertragen. Ich ertrage nichts lieber, mit Absicht. Nur weil mich Josefa zornig machte mit ihrem Gerede aus dem Botschafterviertel. Essen leiser, sprechen hübscher, wohnen ungern, erfand ich die päpstliche Botschaft. Es sind jetzt zwei, man spricht schon darüber. Und weshalb hast du deinem Botschafter die chronische Verkühlung mitgegeben, die ihn ans Bett fesselt? Weshalb diese zweite Botschaft? Wir standen vor der ersten, als Josefa groß tat. Und tust jeden Tag, als hätte er sich von neuem verkühlt. Ungeschickt. Er sollte sich aber von den anderen unterscheiden. Ich unterhalte mich auch gern durch offene Fenster mit ihm. Ich verstehe dich noch immer nicht, Rosi. Weil Josefa groß tat, weil die Sonne schien. Sind das deine Gründe? Ja. Genügen sie dir, um uns ins Unglück zu jagen, um uns den Ruf der Sonderlichkeit einzutragen? Was hält man von jemandem, der päpstliche Botschaften erfindet? Oder John Donne-Ausgaben, die nie herauskamen? Wir werden es erfahren, liebe Anna. Ich war immer auf deiner Seite, Rosalie. Seit Josefa gegangen ist, bist du auf der deinen. Du bist herzlos, Rosi. Oh! Was war das? Die Giraffe hat wieder geschrien. Das ist jetzt zum dritten Mal. Noch ein Versuch, ihr die Beine zu binden und ich löse die da drüben wieder auf. Tu es, Rosi. Wie damals den Acker am Fischstrand. Er passte auch nicht. Und du warst großherzig und hast ihn wieder verschwinden lassen. Schon nach 7 Minuten. Zu rasch. Du hast uns angehört, hast auch unsere Gründe erkannt. Ah, ich muss diesmal vorsichtiger sein. Besinn dich nicht zu spät. Lass die Giraffe, wenn sie dir lieb ist. Aber nicht die anderen. Nicht diesen Riesen mit seiner Hacke. Sie sind schon wieder näher gekommen, Rosalie. Du weißt es. Wissen. Dann siehst du es. Das ist auch so eine Sache. Sie werden uns bedrohen. Sie werden uns die Beine ebenso zu binden versuchen wie deiner Giraffe. Ich lass dann vielleicht Bergson kommen. Oder den mit dem Hut, der nicht aufhört, um die Ecke zu gehen. Einen Käfig, einen Erdnussberg. Überschätze dich nicht. Nein. Zur Not kann ich auch die zweite päpstliche Botschaftin versetzen. Über das Ganze. Samson, aufhören! Ach, ich habe ihm Unrecht getan. Ich dachte, er wollte jetzt die Giraffe erschlagen. Aber er will nur die Erde aufhacken. Das geht. Ackerbauer und Viehzüchter. Das wäre schon recht. Unglaublich ist es. Mond, Mond, Butter, Butter, Schuster, Schuster, Reim, Reim. Rosalie! Braut, Braut, Josef, Josef, Grau, Grau. Eimer, Eimer, Strich, Strich. Schluss, Schluss! Ach, so kann man es auch nennen. Ah, ich dachte, dass ich vielleicht einen Hauch zwischen die alten Namen schöbe und sie endlich zerfetzte. Aber selbst die Gebilde aus Luft richten sich noch nach ihnen. Selbst mein Samson. Ich glaube, die beginnen jetzt, Rüben zu setzen. Werden sie essbar sein? Oder musst du ihnen eigene Märkte erfinden, eigene Käufer, Köche und Köchinnen? Essbar. Aber ich werde ihnen, sollten sie gedeihen, einen Vulkan erfinden, einen eigenen Aschenregen, der sie bedeckt und ihre Formen der Nachwelt erhält. Wohin treibt es dich, Rosi? Wenn du alle deine Erfindungen Vulkanen auslieferst, wo sollen die Vulkane Platz finden? Wäre es dann nicht besser, sie verschwinden zu lassen, ehe sie zu sich kommen, ehe sie die luftige Substanz ganz verloren haben? Samson zuerst oder Bergson, den päpstlichen Gesandten oder die Giraffe? Fang an, Rosalie, fang an, lass sie gehen. Es gibt einen päpstlichen Gesandten in unserer Stadt, wozu einen zweiten? Es gibt Seeleute, die irgendwo an Land gehen, über genug, wozu Bergson? Es gibt Giraffen in diesem Land, wozu die deine mit dem krummen Rücken? Falsche Maße, da hat Josefa recht, von dem Erdnussschalenberg und den beiden Mädchen ganz zu schweigen. Das waren Versuche. Und als solche haben wir sie angesehen. Aber du vervollkommnest dich täglich. Du wirst immer besser, Rosi. Und das ist gefährlich für uns alle. Oh, dein Samson hat Figur. Ja? Muskelspiel, bessere Maße, etwas zu groß. Aber sonst ist er vollkommen. Wenn der nicht mehr aus Luft ist, der bringt uns um. Mit seiner Rübenhacke, die dann auch nicht mehr aus Luft sein wird. Oder mit einer Angelschnur, einer englischen Büchse, einem Ochsenzähmer. Oh, was dir ebenso gerade für ihn einfällt. Mir fällt nichts mehr für ihn ein. Seine bloßen Hände genügen schon. Du bist gut, Ännchen. Du wirst auch immer besser. Mit den fortschreitenden halben Stunden oder wie nennt man es? Siehst du, wie erstaunt die meinen da drüben über die auffliegenden Kraniche sind? Ich glaube, ich muss ihnen die Vogelwelt beibringen. Die luftigen Streiche, den Orientierungssinn, die Hühnereier, die Eier an sich. Es könnte sonst sein, dass Samson eins an den Kopf bekommt und ihm der Dotter ungenützt über die Augen rinnt. Sie sind unwissend. Samson! Er hört dich nicht, Rosa? Akabo, Thyalides, Midas, Gregorovius. Wie soll ich beginnen, Anna? Wie soll ich die Vogelwelt einleiten? Kein Weltschmerz, meine Kleinen. Ist das richtig? Ich liebe Vögel. Ich für meinen Teil. Aber wie weiter? Schon Kronprinz Rudolf sagte, dass er bei Korneuburg keine Milane erlegt hätte. Und Isaac Babbitt erklärte in Yale, dass man sich von der Trauer über das Geschäft der Brutpflege nicht hinreißen lassen dürfe. Das ist nicht wahr. Ich kannte Babbitt. Das hat er nicht gesagt. Ich bin verloren, Herr, sagte der Kiebitz im Märchen. Ginge das? Oder soll ich es anders sagen? Die mangelnde Zählbarkeit des Schlangensperbers bleibt für immer des Jagdherrn unwürdig. Ja, so, das ergibt ein allgemeineres Bild, das wird Ihnen zusagen. Während wiederum die Sturmsegler und gleich darauf schon Babbitt sagte... Lass Babbitt fort, fang mit den Vogelstimmen an, es wird Samson besänftigen. Zickzack, Kiebitt, Bibi, das ist ja nicht so. Oder mit den Namen der Vogelkenner, wie sie einander zurufen, von einem Ende der Savanne zur anderen... Ja, Don Adams, Adara, Thermik, sind Sie es, Marquis oder der Gute von Heugen? Babblip blieb jedenfalls aus dem Spiel. Huddleston, Hume, Baldamus, Kalberstein. Ich weiß, was du möchtest, Anna. Dass Samson seine Hacke hinwirft und von diesem Schlaflied eingesungen, mit Hals und Hirn und Magen und auch mit allem anderen, zur Luft zurückkehrt, aus der er kam. Gib es zu. Wenn ich genügend Stolz hätte, wäre ich längst im nächsten Autobus. Im nächsten Tempel, unter dem nächsten Dornbusch, nicht neben dir. Ich beginne auch anders. Meine Leute, meine Landsleute, meine Landstrichleute, meine Größten, meine Übergeordneten, meine Könige, ich will euch die Vogelkunde lehren. Was ihr eben saht, war nur ein Kranichschwarm. Er zog nach Norden. So recht, Entchen? So recht. Erwartet aber nicht, dass es so bleibt. Die ölfarbigen Eier werden euch an die Köpfe fliegen. Kappen und Kuttengeier werden die Sonne verdunkeln. Die Stummelmöwen werden euch zu schaffen machen. Die Grünschnabel, Albatrosse. Flug, Aufenthalt, Wesen? Ihr werdet nichts davon haben. Standort, Verwunderung, Einsicht? Ein paar Federn zum Schmuck. Einige zarte Bissen und es ist dahin. Babbitt, die Lummen, der kleine König Ottokar, der im Schilf schreit. Und selbst wenn ich die Schuhschnäbel fortließe, die 7. und die 12. Ordnung, es wäre zu viel, was verschwende. Wenn ich Glück hätte und höre Hacken, ich würde euch die Vogelwelt in den Sand zeichnen. Aber meine Schwester Josepha hat mich zu stärkeren Schuhen überredet. Und Anna... Lass mich weg. Eine Ente käme immerhin in Betracht. Vielleicht eine Elster. Aber schon die Flügelzeichnung der Graugans setzt flachen Absätzen und einem in Erde sich wandelnden Sand die größten Hemmnisse entgegen. Das müsst ihr wissen, es gehört hinein. Ach, damit will ich schließen. Anna, hörst du die Glocken? Bergsons Kindergarten ist zu Ende. Jetzt kommt wieder der Augenblick, wo sich die Baptisten wundern. Gegen 6 wundern sich dann die Unitarier, um 9 die Bankangestellten und um 3 Uhr früh die Militärbehörden. Es ist ein gewisses Gleichmaß darin, aber es ist nicht stetig. Zum Beispiel wunderten sich die Banken vorigen September schon um 7:30. Ach. Aber ein so starkes Geläute, alles meinem Bergson zu ehren? Zufällig ist heute der Tag der Einigung unseres Mutterlandes, seines Sieges über die Bedränger am Tage des heiligen Norman. Jetzt sind sie am Markt und füttern die Milane. Hoffentlich hat ihn seine Mutter pünktlich geholt. Ich muss bald mit Cannes beginnen, sonst hat er keinen Ort, an dem er landen kann. Bergson wächst. Bergson wächst? Und ich bin froh, dass ich meine Mutter erfunden habe, die die Gedärme verfaulter Moränen nicht zum Lachen bringen. Sie hat einen Hang zur Unpünktlichkeit, aber sie wird gut für ihn sorgen. Hm. Vielleicht macht sie einen kleinen Friseursalon auf, später in Cannes. Und mein junger Maat kehrt bei ihr ein. Aber sie schert ihn nicht glatt. Du weißt, Mutter, ich will nicht sein wie die Rekrutierten. Gut, gut, gut, gut. Leb wohl, Bergson. Weinst du? Nein. Du hast gut für ihn gesorgt. Vielleicht. Vielleicht erfinde ich ihm noch einen Vater, wenn er 40 wird. Möchtest du noch ein Sandwich oder soll ich die Körbe schließen? Ich weiß es nicht, Anna. Es sind noch Äpfel da und Sardinen. Und ein Ei. Eier. Nein, nichts. Schlaf nicht ein, Rosa. Was tue ich allein hier mit dem unabgebrochenen Zelt, mit den Körben? Ein Lachs-Sandwich ist auch noch da. Hörst du? Ich packe alles ein und wir machen zu Hause einen festlichen Abend mit dem restlichen Tee, ein Versöhnungsfest mit Josepha. Rosa, Rosalie, reichst du mir die halbe Zitrone herüber? Sie liegt näher bei dir. Mein Botschafter ist gestorben. Das tut mir leid, Rosi. Ich kannte ihn nicht, aber er war mir angenehm. Vielleicht die angenehmste deiner Erfindungen. Er saß zu lange am Fenster. Meine Schuld. Das Haus war auch zu flüchtig gebaut. Ein zugiges Chalet. Dazu vermutlich noch die Missgunst des diplomatischen Korps, der toskanischen Kolonie, der spanischen Klicken und so fort. Das kann ich mir denken. Ja, das könnt ihr euch denken. So weit reicht es. Aber ein zweiter Botschafter mit einer leichten Verkühlung? Schon undenkbar. Oh, nein, nein, nein. Aber 2000 röchelnde Speisefische, die denkt ihr euch leicht. Du gerätst durcheinander. Gut. Gut gegeben. Mir gut gegeben. Es wird auch dunkel. Es wird jämmerlich dunkel. Hieß das nicht immer, es dämmert? Wo? Ich meine bei den niederländischen Protestanten, die den Kardinal Bellarmin verhöhnten. Die Mutterländer machen sich bemerkbar. Und unsere Schwester Josepha. Sitzt zwischen ihren Strohwänden, frisch vom Automobil bei einer Tasse Tee und erfindet dagegen. Leuchtet gegen meinen Tag an. Ganz einfach. Ich bin neugierig, was ihr noch einfallen wird. Wahrscheinlich hat sie im Autobus zu viel über John Donne gesprochen mit diesem, wie heißt er? Clermont. Unsere Schwester gewöhnt sich aber. Diese vorgesehene Adjutantensgattin, diese Gesprächspartnerin, diese Partnerin seit immer, die sich nichts vorstellen kann. Nichts, nichts, nichts. Der die Hühnerteile von Kinderfersen sind und die Enten... Ach, was. Ich unterrichte jetzt weiter. Dein Samson wird immer größer, aber er ist hübsch. Diese violetten Töne... Ich will es beim Namen nennen. Diese violetten Streifen, Schwangerschaftsstreifen, lila. Ja, ich weiß. Ich will euch etwas sagen, meine Lieben. Samson krümmt sich. Was ist mit Ihnen, Rosa? Unterbrich mich nicht. Ich will euch etwas sagen. Ihr werdet nicht gebraucht werden. Und das ist wahr. Frage ihn, ob es vielleicht der Blinddarm ist. Ist es der Blinddarm, Samson? Was sagt er? Nichts. Hörst du? Wie der Omnibus landeinwärts rattert? Sie haben ihn der dritten Reiterschwadron abgekauft. Seit sie sich im März wieder zu den Mauledeln bekehrte. Ich weiß, zum zweiten Mal übrigens. Und ich weiß jetzt auch, was Josefa ist. Ein Reiterstandbild. Vielleicht liegt sie im Bett. Ich meine in ihrem, während Clermont in dem seinen liegt. Rosi, Rosi, Samson kommt wieder näher, mit dem ganzen Gefolge hinter sich. Die Giraffe tut auch schon, als gehörte sie zu ihm. Und die lila Streifen sehen aus, als klebten sie an seinem Rücken. Schwerter Stahlklingen, die er nie wieder los wird. Mach ein Foto. Nie wieder. Nicht schlecht. Sag es unserer Schwester. Sage ihr, sie lernte das Handwerk und rasch. Sag es ihr auch rasch. Sage ihr, ich wäre nie auf die Idee gekommen, mit dem Wegschaffen zu beginnen. Aber es ist eine. Und dann sage ihr, sie soll die See wieder herschaffen. Und die lila Streifen auf Samsons Rücken. Die kann sie lassen, die sind gut. Du schickst mich fort, Rosa. Ich schick dich in die Stadt. Du lässt mich im Stich. Lauf zu Josefa. Und wenn ich sie nicht finde? Dann erwarte sie, aber rasch. Der Tempel ist fort. Nimm den Autobus. Sollen wir den Tee vorbereiten? Nimm ihn, nimm ihn. Ihr habt mich verlassen. Ja, Anna, nein, Anna. Rosalie. Was? Deine Giraffe kommt ins Traben. Es gefällt mir, wenn du Witze machst, Ädchen. Adieu jetzt. Ja. Ja, ja, ja. Lauf, Anna. Samson kommt näher. Ich brauche die See wieder. Die See? Ja. Und vergiss nicht, Josefa, alles auszurichten. Nein. So ist es recht. So ist es recht, ja. So ist es wirklich recht. So, so. Das sage ich. Das sage ich dir, Anna. Ich, Rosalie. Und sollen wir dann wiederkommen, Josefa und ich? Oder sollen wir dich lieber daheim erwarten? Die Sellerieknolle müsste heute noch gebacken werden. Sie wächst sonst aus. Was meinst du? Tja, was meine ich? Wir werden es schon recht machen. Zuerst die See her. Und dann die Sellerieknolle, genau so. Dann laufe ich jetzt. Als hätte ich eine Freundin verloren. Oder wie sagt man bei solchen Anlässen? Kläre nur nicht mit deinen violetten Schwertern, Samson. Lass mich nachdenken. Lass mich nachdenken. Tatsächlich. Meine Giraffe trabt. Meine kleine Erfindung erfindet sich neu. Ob ihr das zusteht? Wer sagt es mir? Bleib stehen, Samson. Hör auf, dein Land immer nur nach vorne abzustecken. Wir haben noch einen Augenblick. Kein Autobus mehr. Den ganzen Weg von der Stadt hierher heraus auf meinen Füßen. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir deine Füße nicht vorstellen, Josefa. Wie bringe ich die See wieder her? Anna ist mit der Bitte darum zu dir unterwegs. Aber wie? Daran dachten wir nicht. Wie hast du sie weggeschafft? Ich sagte, geh. Ich hatte gerade 3 Tassen Tee getrunken, die 4. halb, dazu 2 Biskuits. Der Zorn trug mich. Sei froh. Und ich sagte, geh. Trägt er dich noch? Ja, eben noch. Dann lauf nach Hause, nimm ihm nichts ab, deinen Zorn. Schone deine Füße, lass dich tragen. Trink deinen Tee zu Ende und sage, komm wieder. Auf meinem Tisch lagen einige Ansichtskarten. Die lass liegen. Und ich sage einfach, komm wieder. Ja. Was dann nicht alles wiederkommt. Dein Zorn lässt nach, Josefa. Ja, ich beeile mich schon. Auf dem Nachttisch brannte die Lampe. Lass sie brennen. Ja, wenn sie aber ausgegangen ist. Lass sie aus. Und ich sage einfach, komm wieder. Weh dir, wenn mehr wiederkommt, als da war. Oder weniger. Keine Angst. Weh dir, Rosalie. Weh mir, Rosalie. Das stimmt. Rosalie, so viel ist sicher. Rosalie? Und wenn sie nicht wiederkommt? Wiederhole es! Wiederhole es! Nimm noch einen Keks! Welche Sorte? Welche hattest du? Die holländischen. Mit Mandelstückchen. Also, die holländischen. Und sei sicher. Sei sicher. Das haben sie gern, das liegt jedem. Komm gut heim, Josefa. Vergiss nicht, wie es heißt. Komm wieder, heißt es. Komm wieder, das musst du sagen. Und ein holländischer Keks dazu. Und dann Mut, Mut. Oder sollte ich meinen Schwestern einen Brief schreiben? Zwei Briefe? Ja, Briefe. Briefe in Umschlägen. Liebe Anna, ich hoffe, dass du gut nach Hause gekommen bist. Hoffe ich das? Ja, das hoffe ich. Liebe Anna, und dass dir keine Schlangen unterwegs begegnen sind, kein Aufenthalt. Dass du den Autobus erreicht hast. Was noch? Dass du dich darin nicht unterhalten musstest, weil du dich ungern unterhältst. Dass du nicht ausgerutscht bist oder ausgeglitten. Ja, ja. Dass du auch dem Herrn nicht begegnet bist, der, ich habe den Namen vergessen, der auch immer dort fährt, dieselbe Strecke, der sich gern unterhält. Dass der Tempel bald wieder steht. Die Fassade, die du kennst. Und die See, mit allem. Josefa ist schon unterwegs. Komm wieder, heißt es. Deine. So, der ist gut. Und der andere? Ja, den schreibe ich auch noch. Alles schreibe ich noch. Es sollte mir nicht schwerfallen. Wenn es mir auch schwerfiele. Meine liebe Josefa. Richtig? Richtig. Oder liebe Josefa? Wie hieß es? Ist doch schwerer, als ich dachte. Meine liebe Josefa. So hieß es nicht. Liebe Josefa, so hieß es. Aber hieß es so? Ich frage mich zu viel, es ist gegen die Sitte. Ach, wie rasch einem seine eigenen Schwestern davongehen können. Wenn es zu regnen beginge. Ja, das ist wahr. Liebe Josefa, ich hoffe, dass auch du gut nach Hause gekommen bist, dass dir der gestreifte Himmel hinter dir nicht auffiel, dass dein Tee noch da war, der holländische, und die Knallbonbons auf der Kommode aus deinem 10. Jahr, aus dem Mutterland, die du nie geöffnet hast. Das, ja, das schon, das schreibe ich. Das muss ich ihr sagen. Dass deine Lampe an oder aus war, dass ihr es noch gemütlich hattet, du und Anna, dass du sie richtig angetroffen hast mit ihren freundlichen Strähnen. Und dass es dir gelingt, die See wieder herzuschaffen, Josefa. Denn mein Samson kommt näher. Und Anna hat recht. Ohne die See neben sich sieht er nicht angenehm aus. Zu groß. Mit diesen Streifen am Rücken, die du dir so hübsch gedacht hast. Alte Erinnerungen. Vielleicht sollten sie zu Rotkohl werden. Aber sie sind schwerter geworden. Violett war immer deine Lieblingsfarbe. Ich lasse sie dir. Ich schreibe das alles nicht. Nur die See. Die See muss her. Sie muss wieder her. Komm wieder, heißt es. Deine Schwester. Deine Schwester. Wenn es komm wieder heißt. Aber ich denke doch. Wir werden Recht behalten. Es wird wiederkommen. Kehren. Kommen. Es wird wiederkommen. Die See mit allen Eiern, die darin verborgen lagen. Versteckt. Verborgen. Mit allen Eiern. Die darin verborgen lagen. Den grünen. Und den hellen. Den ausgeblasenen. Die oben schwimmen und den anderen. Mit den essbaren. Den dünnwandigen, den von Kurzschwanzaalen zertretenen. Mit den Tiefseeamseln. Angeln. Mit den Tiefseeamseln angeln. Kurzatmig, länglich, tot oder lebendig. Reich mir noch ein niederländisches Biskuit, Anna. Gerne, sehr gerne. Mit den Schalen und Schalenstückchen. Augenblick. Soll ich die Ansichten aus dem Mutterland wegräumen? Nein. Das Licht löschen? Lass es. Das ist richtig. Bist du jetzt fertig? Jetzt. Mit den Schalen und Schalenstückchen? Den länglichen Jungfrauen, Eisenblöcken. Meine lieben Schwestern. Verzeichneten Meerespantern, Meeresjaguaren. See- und Schirmständern, Ständchen, lalalala. Josefa. Meerespantern, Meeresjaguaren. Wenn wir sagen, kehrt wieder. Komm. Noch nicht. Wenn wir sagen, kommt wieder. Komm, heißt es, komm. Nein, warte noch, Josefa. Wenn wir sagen, was ist denn, Anna? Ich möchte noch ein Stück Teekuchen. Es sind nur Biskuits da, die niederländischen. Dann gib mir eins. Hart, trocken. Das klingt nicht nach dir. Vertauscht, schon in der Wiege. Hast du noch Tee? Vertauscht, schon an den Sträuchern. Das klingt nach dir, Josefa. Das klingt nach dir. Wenn du auch bleibst und bist. Das klingt nach dir. Ernstlich, es ist zu Ende. Wir müssen zum Salz übergehen. Unsere liebe Schwester. Josefa, Josefa, was habe ich getan? Eine Märzenpflanze, ein Einfall? Mit einem Namenstag, Rechten und Pflichten, Rechten und Pflichten. Und Anna, die nicht mehr werden sollte als ein rasches Kirchenlied, eine Art Abschluss, ein Segensgruß, eine Winterwolke und so fort. Was bin ich denn? Einer von diesen Erfindern, die sich nicht genug sein lassen. Diesen Nesträubern, die Anna zu Anna bringen, Josefa zu Josefa? Wir werden Recht behalten. Wir, die überflüssigen Botschafter. Mitglieder einer künstlichen Nevi. Ungebrannt und ungeschoren. Wir, die Abholerinnen und Marktgängerinnen. Unerheitert von den aufgeplatzten Gedärmen der niederen Achten. Wir, die unerheblichen Anbauten an die Kindergärten der Sektierer. Rosettenabteilung Mörtelstriche. Wir erretteten Kleinen. Die im Schalenberg das Ende suchten, aber keine Nüsse. Ach so. Wir Tempelfassaden aus Luft. Wir benannten und unbenannten Gesprächspartner. Aufgelösten Autobushaltestellen. Unbefragten Teile der zweiten John-Donne-Ausgabe und so fort. Wir erfundenen Schwestern. Aufgefunden. So heißt es doch, Josefa, so war es doch. Als die Herkules anlegte, hatte man uns einen Augenblick vergessen, aber man fand uns dann weinend hinter eine Kabinentür geklemmt, zur Erleichterung aller. Onkel Salomon war mit, wenn er auch wieder zurückfuhr. Er nahm uns auf die Arme, während unsere Eltern vorauseilten. Unsere Mutter mit dem Hutschleier über den heißen Sand auf der Suche nach einem Wagen. So war es doch, Josefa. So war es nicht. Aber wie denn? Wie war es? Fuhr das Boot? Hieß es Herkules? Ging jemand verloren und wurde wieder gefunden? Und wer? Das müsste man doch wissen. Darauf käme es doch an. Autobushaltestellen, unbefrachten Teilen der zweiten John-Donne-Ausgabe. Und so fort. Die fort. Jetzt habe ich den Faden verloren. Wir erfundenen Schwestern. Wir erfundenen Schwestern, wenn wir sagen... Himmel. Kein Himmel jetzt. Davon haben wir genug. Glatt, gestreift, griffig, wenn auch vielleicht nur heute. Sagen. Wenn wir sagen, kannst du mir helfen, Anna? Damit du sagst, ich hätte vor dir gesagt, was ich nicht sagen wollte? Warte noch, Samson, es ist gleich soweit. Lass noch den Streifen Sand zwischen uns beiden. Ich müsste sagen, zwischen uns vielen, denn dein Volk hat zugenommen, mein Riese. Kannst du ganz deklinieren oder Waldthun, Gänserich? Dann versuch es einmal. Nur den, sagen wir, den Dativ in der Ein- und Mehrzahl und in dieser Reihenfolge. Ganz, Waldthun, Gänserich. Dann lasse ich dich zu mir. Den dritten Fall und sonst nichts, mein Samson. Halt! Weißt du den ersten? Damit beginnt es immer. Und danach häuft sich. Aber den ersten musst du wissen. Schon um zu erfahren, dass er oft da ist, dass es aber nie bei ihm bleibt. Wie in dem Gedicht von der Urgroßmutter. Also, die ersten Fälle und die dritten. Dann lasse ich dich zu mir. Denk nach. Ich habe vergessen, wie es heißt. Aber du weißt es, Anna. Du weißt es und hilfst mir nicht. Ich versuche, mich zu erinnern. Sollen wir es noch einmal her sagen? Noch einmal, ohne dass ich erfahre, wer zuerst da war? Wer die Geschichte von Onkel Salomon und dem Schleier unserer Mutter erfand? Dem ungewohnten Sand, den vorauseilenden Eltern, der Glut oder wer sie nacherzählte und wonach. Lesebücher sind gute Quellen, aber es gibt zu viele. Erinnerst du dich, unser Onkel Jakob hatte eine Sammlung älterer Lesebücher geordnet, nummeriert, aber er wurde wahrscheinlich nie geboren. Was fängt man mit solchen Lesebüchern an? Hör zu, Anna. Und ich wüsste auch gern die Nummer der Kabinentür, die schon während der Reise klemmte und hinter der wir verborgen waren. Überhaupt diese Ankunft. Das Schiff war weitläufig. Ich weiß, das willst du sagen. Schon während der Überfahrt verirrten sich unsere Eltern oft. Ich erinnere mich, das wurde uns gesagt. Und es sei möglich, dass wir hinter einer falschen Kabinentür versteckt gewesen waren. 619 etwa statt 693. Aber ich wüsste doch gern die Nummer, Josefa. Auch wenn es zwei oder noch mehrere Nummern waren. Die Überfahrt war ruhig, nicht wahr? Nur in der fünften Nacht begann es zu regnen und es regnete die ganze Nacht, ausgenommen von 3 bis 4. Ja. Unsere Mutter nahm Kölnisch Wasser, verdünnt und ging zum Schiffsfriseur. Ich kenne dich nicht wieder. Endlich! Es ist gleich soweit, Samson. Die Gans hast du schon. Und richtig. Jetzt das Waldthun. Nein, nicht den Gänserich. Das Waldthun lag dazwischen. Zufällig, aber jetzt ist es so. Beginne mit der Einzahl und lass deine Giraffe in Ruhe. Sie sieht dir schon ähnlich genug. Du musst dich vorsichtiger bewegen mit diesen Schwertern am Rücken. Wenn du aber weißt, was du nie erfahren wirst, Anna, Außer vielleicht den Nummern der Kabinentüren. Wäre es dann nicht besser, wir sagten unseren Vers noch einmal? Damit wir wieder hineinkommen. Damit wir wissen, wie es am Ende heißt. Damit wir die Worte finden, die wir finden müssen. Richtig, Samson. Und jetzt kommt der schwerste Teil. Die Mehrzahl der Gänseriche im dritten Fall. Denk nach, aber denke ruhig. Es ist Zeit, Anna. Beginnen wir also. Vom Ende ab. Das genügt. Tempelfassaden aus Luft. Wir benannten und unbenannten Gesprächspartner. Aufgelösten Autobushaltestellen. Unbefragten Teile einer zweiten John Donne-Ausgabe. Und so fort. Wir werden Recht behalten. Wie erfundenen Schwestern. Wenn wir sagen... Komm wieder. Komm wieder. So hieß es. So heißt es, Anna. Wenn wir sagen... Komm wieder. Wie? Ich verstehe dich jetzt nicht. Nein, falsch. Aber du musst den dritten Fall nicht mehr finden. Keinen Gänserichen. Die See ist zurückgekommen. Und meine Schwestern. Sie sind fort, Samson.